Dies sind unsere Schlagzeilen. Zwei große Konzerte an St. Martin, Polizei Nienburg sucht Zeugen und TKW-Junioren klettern auf Rang 3. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Guten Morgen. Im Kreis Nienburg haben 24% der Väter, deren Kind im Jahr 2013 geboren wurde, für durchschnittlich 3,1 Monate Elterngeld bezogen. Die männlichen Elterngeldbezieher liegen damit unter dem niedersächsischen Schnitt von 29% und 3,2 Monaten. Dies verdeutlicht Thomas Wiechert von der Krankenkasse IKK Classic anhand der aktuellen Elterngeldstatistik des Statistischen Bundesamtes. 2016 wird in der St. Martinskirche Nienburg wieder ein breites musikalisches Programm geboten. Das verriet Kantor Christian Scheel bereits exklusiv im Radio Mittelweser-Interview. Zwei große Konzerte seien dabei die Highlights, so Scheel. Das eine ist vor den Sommerferien. Da werden wir die berühmte große G-Moll-Sinfonie von Mozart spielen, Wolfgang Amadeus Mozart, in Kombination mit seiner großen C-Moll-Messe. Das andere große Konzert wird im Herbst sein mit dem Requiem von Giuseppe Verdi. Das werden wir in Verbindung mit der Kantorei aus Bassum aufführen. Das heißt, da werden wir uns als Chor mehr als verdoppeln. Da wird wieder richtig groß aus dem Vollen geschöpft. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das wird Anfang November stattfinden. Zu einer Schlägerei in der Nacht zum 1. Januar sucht die Polizei Nienburg nun nach weiteren Zeugen. Gegen 4 Uhr wurden zwei Männer ohne ersichtlichen Grund vor der Volksbank in der Lebenwandlung von mehreren Personen einer 8- bis 10-köpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Das ältere Opfer musste mit dem Rettungswagen ins Nienburger Krankenhaus gebracht werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketball-Junioren des TKW Nienburg klettern durch einen 64-59-Sieg über Ruspind Bückeburg auf den 3. Tabellenplatz. Den Auftakt in die Begegnung gestalteten die Nienburger deutlich besser als die Gäste. In der zweiten Halbzeit legte vor allem die gute Defense des TKW den Grundstein zum Sieg. Bester Nienburger war Finn Rautenberg mit 15 Punkten, dabei 2 Dreipunktwürfe. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.